Du wirst verflucht. Du wirst verflucht, ich spreche ein Spruch aus meinem Buch. Guck, der Dämon legt sich nieder auf dich wie ein schwarzes Tuch. Keiner kann dich jetzt noch retten, niemand wird dich jemals finden. Und du siehst den Teufel selber, denn dich täuschen deine Sinne. Oh mein Gott, ich höre eine Stimme, oh mein Gott, ich schiebe Filme. Meine Hand wird gelenkt von dem Teufel, er vernebelt mir die Sinne. Greife wieder zu der Klinge, doch das will ich eigentlich nicht. Hör das Messer wieder spielen. Für mich gibt es kein Zurück, nicht in diesem Leben und im nächsten leider auch nicht. Guck, wo wir damals waren, wo wir heute stehen. Es ist schon irgendwie traurig, zu unglaublich. Die Gefühle, die mich trügen, diese Worte, alles Lüge, und du musst dafür büßen. Du wirst verflucht. Du wirst verflucht, ich spreche ein Spruch aus meinem Buch. Guck, der Dämon legt sich nieder auf dich wie ein schwarzes Tuch. Keiner kann dich jetzt noch retten, niemand wird dich jemals finden. Und du siehst den Teufel selber, denn dich täuschen deine Sinne. Und es fehlen Gedanken, sie brechen die Schatten. Ich schaff es, das Denken, doch will es verbannen. Mein Körper mal wachsen und bin am Verkraften. Die Taten, ich werd guck, ich seh sie verdampft vom Leben entfernt. Doch würd gerne hier lachen, nur Glocken und Glück ist das, was sie hier fanden. Der Dämon in dir und ich hab's überstanden. Aha. Es ist 3 Uhr in der Nacht, alle Uhren bleiben stehen. Und der Teufel, er wird wach und ich werde wieder schwach. Denn ich hab Dämonen, Gene auf der Jagd nach dem Fleißesbalsam für die tote Seele. Du wirst verflucht. Du wirst verflucht, ich spreche ein Spruch aus meinem Buch. Guck, der Dämon legt sich nieder auf dich wie ein schwarzes Tuch. Keiner kann dich jetzt noch retten, niemand wird dich jemals finden. Und du siehst den Teufel selber, denn dich täuschen deine Sinne. Du wirst verflucht. Du wirst verflucht, ich spreche ein Spruch aus meinem Buch. Guck, der Dämon legt sich nieder auf dich wie ein schwarzes Tuch. Keiner kann dich jetzt noch retten, niemand wird dich jemals finden. Und du siehst den Teufel selber, denn dich täuschen deine Sinne. Du wirst verflucht. Du wirst verflucht, ich spreche ein Spruch aus meinem Buch. Guck, der Dämon legt sich nieder auf dich wie ein schwarzes Tuch. Keiner kann dich jetzt noch retten, niemand wird dich jemals finden. Und du siehst den Teufel selber. Denn dich täuschen deine Sinne. Du wirst verflucht. Du wirst verflucht, ich spreche ein Spruch aus meinem Buch. Guck, der Dämon legt sich nieder auf dich wie ein schwarzes Tuch. Keiner kann dich jetzt noch retten, niemand wird dich jemals finden. Und du siehst dich.